Dornick. Ja, hallo. Und mit dem André. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Der André. Ja, nächstes Mal darfst du mich André Marcel nennen. Andersrum? Der andere Marcel. Der andere Marcel. Der andere Marcel. Ja, du, dich hat jemand mal André genannt am Mittwoch. Ja, das ist so lustig, weil standardmäßig mein Mac hieß ja dann Marcel anderes MacBook. Ach, Marcel anderes. Also zur Unterscheidung von meinem. Ein anderer Rechner als ein MacBook. Ja. Sozusagen. Hm. Ja, wir sind wieder hier in Vollbesetzung. Ja. Ja. Ungewohnt. Dafür komplett themenbefreit. Themenbefreit, ja. Wir wissen nicht, über was wir reden sollen. Nee, wir machen es aber trotzdem, weil wir haben es ja versprochen, dass wir jede Woche was aufnehmen. Haben wir? Ja, eigentlich müsste ich jetzt gemeinerweise fragen, Martin, was haben wir denn falsch gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich kann das leider nicht beantworten, weil ich nicht dazu gekommen bin, die letzte Folge zu hören. Ja, dachte ich mir. Das ist peinlich, aber es ist so. So, und trotzdem gab es Daumen hoch. Das ist ja mutig. Ja, ich habe wahrgenommen, also ich war ja da auf diesem Schiff und habe da irgendwie über DNS getunnelt und nur mitbekommen über Twitter, dass überhaupt ihr was released habt und dafür Daumen hoch. Diese DNS-Tunnelei, die hast du auch nie aufgehört irgendwie, oder? Was heißt, die habe ich nie aufgehört? Das bietet sich ja an. Also wenn man halt sonst für 8 Stunden Internet $200 zahlen muss. Okay. Und über DNS halt nicht zahlen muss, weil DNS halt offen ist, dann nutzt man halt DNS. Ja, vor allem, wenn man eh nur twittern will. Ja. Weil dafür reicht's halt. Langt das ja auch. Hm. Aber es ist immer noch so dasselbe Prinzip und es gibt irgendwie dieselben Tools nach wie vor. Es gibt mittlerweile bessere Tools. Also okay. Als wir das letzte Mal drüber geredet haben, war das ja noch relativ frisch, in Anführungszeichen, von Kaminsky gerade so. Das war ja dieses Ozymandias-DNS. Was er da gebaut hat, so von Ozymandias aus, wie heißen sie, Dings, der Comic. Ich krieg die Referenz gerade nicht hin, deswegen. Scheiße, den Dr. Manhattan, hast du auch bestimmt auch im Kino gesehen, verdammt. Irgendwie Dark City oder sowas, nee. Nein, jetzt muss ich das googeln. Ja klar, sonst ja, das warum googelt ihr das denn nicht, verdammt. Werde ich nicht mal verstanden, weil ich... Dr. Manhattan. Hallo Chat, hilf mir mal. Brett vorm Kopf. Dr. Manhattan. Also wir starten mit DNS-Tunneln mit netten Namen, die wir nicht erkennen. Watchmen. Watchmen, ja. Who watches the Watchmen? Habe ich nicht geguckt, ne? Ja, aber da ist eben Ozymandias auch gedrückt. Einer der, und da kommt der Name her von diesem DNS-Tunnel-Tool, das mittlerweile nicht mehr aktuell ist. Okay. Weil seitdem gibt es ja irgendwie noch Iodine. Mhm. Jetzt habe ich mich aufklären lassen, auch über Twitter, es gibt auch DNS to TCP oder TCP to DNS, irgendwie so. Und das habe ich hergenommen. Ich glaube, es ist DNS to TCP. Okay, und das setzt man irgendwie auf und dann genau. Hat man da ein Netzwerk-Device, das man benutzt, anstatt aus anderem oder so. Oder man hat freundliche Hörer, die das für einen machen, weil man gerade sowieso schon in der Abreisestress ist und man irgendwie in letzter Sekunde erst auf die Idee kommt. Vielen Dank nochmal. Ja, aber da hat man trotzdem irgendwie Laptop am Start, oder? Man hat nicht irgendwie. Ja, das ist so das Hauptproblem dann auch. Das habe ich auch festgestellt, dass mich so ein MacBook mittlerweile eigentlich eher nervt im Urlaub. Weil man hat's gebraucht, um da irgendwie so ein Netzwerk-Fu zu machen, aber eigentlich hätte man lieber ein iPad mitgenommen. Ja, aber da geht's ja nicht, außer du jailbreakst. Ja. Oder? Also du könntest innerhalb einer App könntest du sowas machen, den Browser zumindest aktivieren, aber es wäre trotzdem anstrengend. Müsstest du auch noch irgendwie selber programmieren anfangen. Ja. Selber programmieren anfangen musst du so oder so, dann brauchst du auch nicht jailbreaken im Prinzip. Okay. Naja, bei jailbreak könntest du halt systemweit irgendwie zur Verfügung stellen. Wird auch schwierig, aber geht wahrscheinlich schon, ja. Tja. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Bei dem langsamen Internet. Ja. Und dass wir keine Themen haben und wobei... Was habt ihr denn falsch gemacht, genau? Ja, wir haben gesagt, die Vita ist scheiße. Ja, das wirst du nicht falsch. Ich war gar nicht so böse eigentlich, aber beim 3DS war ich viel böser, wenn ich mich so zurückentsinne und einerseits zu Recht, andererseits auch irgendwie nicht zu Recht. Wir hatten heute das Vergnügen, mal eine Vita auch in der Hand zu haben, wirklich, und mal so wirklich selbst zu betatschen. Also für mich sah das aus wie ein Gerät aus einer anderen Zeit. Ja? So optisch. Ah. Okay. Vom Design her, von den Screens vom Design her. Bin ich nicht mehr gewöhnt. Okay. Ich finde es ziemlich hässlich. Echt hässlicher als das 3DS? Ja. Das habe ich mir nicht so genau angeguckt, aber ja, schon sehr hässlich. Also gerade die UI finde ich schon wesentlich hässlicher als das 3DS. Oh, anders hässlich, finde ich. Also die 3DS, das ist ja auch eine Katastrophe, was das ist. Ja, heißt. Ja, aber das ist halt so hässlich wie auf der Wii. Das kennt man schon. Ja, ich meine, das Problem, was die also was PlayStation an der Stelle hat, ist, dass sie eigentlich geile, relativ geile Hardware hinklotzt und dann geht man halt davon aus, dass die dafür benutzt wird, um eine hübsche UI zu machen. Beim 3DS hat man so das Gefühl, okay, das ist eh alles irgendwie knapp und da kommt so der Nintendo Quietschi Bunti Look drauf und dann, Ja, aber bei der PlayStation, die will irgendwie cool sein und schafft es dann überhaupt nicht, meines Erachtens. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Design von der Wii auch schlimm, aber irgendwie konsistenter. In sich schlüssiger. Also wir reden gerade über diese UI mit den Program Launcher im Prinzip, so mit diesen seltsamen Blasen, in denen die Icons drin sind. Da fängt's ja an. Ich meine, den Screenshots haben wir als erstes gesehen und haben uns totgelacht schon, weil wir dachten nicht, das ist ernst, aber es ist jetzt durchaus ernst. Das wäre irgendwie so ein Prototyp, aber das sieht jetzt genauso aus. Ja, also man hat so einen komischen Blauverlauf im Hintergrund und da drauf sind dann so Smarties, so relativ Größe, die so ungefähr so App-Größe haben, auch so iPhone-App. Größe ein bisschen kleiner fühlen sie sich an. Also ein bisschen Monkey Ball. Und so, ja, so Monkey Ball Bubbles, aber so Smarty-Form, also diese elliptische Geschichte. Ja. Und die wabern halt so ein bisschen und haben so einen ekligen Schein und haben trotzdem als Inhalt praktisch die Grafik von der jeweiligen App oder dem jeweiligen Spiel, was da so drin ist. Haben auch total sinnlos halt so einen 3D-Lichteffekt dann da drauf. Ja. Also, und es sieht halt irgendwie nicht schön aus, finde ich. Und dann ist man schon mal als erste Geschichte irritiert, dass man nicht über die Bedienelemente steuern kann, sondern nur touchen darf. Ja, also man darf in dem Homescreen kann man nicht irgendwie mit einem Steuerkreuz eine Selektion auch bewegen oder so. Wie man es jetzt erwarten würde, dass wenn man schon Touch und wirkliche Bedienelemente hat am Gerät, dass man die alle immer benutzen kann zum möglichst optimalen Weg. Aber da sind wir halt wieder in der Ära der Spielekonsolen, die sich einfach nur denken, irgendwie muss es gehen und dann hören wir halt auf, weiter darüber nachzudenken. Das ist ja so der Designfehler, der sich durch dieses ganze Gerät und alle Software dafür nahezu durchzieht, ist, ich habe 5 verschiedene Eingabemöglichkeiten. Ja, also ich habe Motionsteuerung, ich habe hinten einen Touchscreen, ich habe vorne einen Touchscreen, ich habe Tasten und ja, ich muss immer rausfinden, welche gerade den Fokus hat. Ja, ich kann nicht irgendeinen benutzen und es wird mir meistens auch nicht gesagt, welche ich gerade benutzen soll, sondern ich muss halt irgendwie mal erstmal eine Taste drücken, ah, okay, funktioniert nicht, dann ein Touchscreen, ja, geht wohl auch gerade nicht, dann muss ich was anderes ausprobieren. Also ja. Interessanterweise ist ja, ich hab's ja zum Freezen gebracht, wie mein Talent ist bei egal welchem Gerät. Und nachdem er irgendwie den Ausschalter 20 Sekunden lang gedrückt hatte, gab's dann Neustart und dann gab's so als Ähnliches wie den abgesicherten Modus. Also so einen Screen mit 5 verschiedenen Möglichkeiten. Das hat's wie so ein Bootloader. Hat sich's angefühlt. Ja, das erste war so Start, starte halt so die Konsole. Das andere war update die Software. Weiß ich auch nicht, warum man die Software updaten darf, wenn man die Software selber nicht läuft an der Stelle, aber auch interessant. Und dann irgendwie formatiere alles und noch irgend sowas. Und in dem Screen interessanterweise stand dann drauf, hey, du kannst jetzt nicht touchen, nimm bitte die Bedienelemente. Also in dem Screen, wo eigentlich nur Text ist, gab es mit Sternchen den Hinweis, dass du jetzt das Steuerkreuz benutzen musst. Weil der Treiber noch nicht geladen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es wahrscheinlich auch sicherer, als wenn ich jetzt aus Versehen formatieren mal betatsche an der Stelle. Ah. Ja, okay, also wir haben so dieser Homescreen, das sind diese komischen Bubbles. Ja. Man kann auch so rauf, runter, links, rechts irgendwie schieben für mehrere Screens. Dann gibt es auch so möchte gern Physikeffekte, die unangenehmer sind als unter iOS. Also es dotzt da so ein bisschen an, aber es ist alles so ein bisschen disconnected. Es ist nicht so, dass man so das Gefühl hat, man hat jetzt genau diese physikalische Aktion ausgelöst, so wie man jetzt beim Scrollen unter iOS das Gefühl hat, so okay, ich mache das so und dann läuft es genau in der Geschwindigkeit weiter. Da ist so, das ist stimmig. Ich finde, auf der PlayStation Frage, ist alles immer so ein bisschen schräg. Also ich sehe das schon auch genauso. Es ist halt die Frage, wie weit ist das einfach da? Also liegt das einfach daran, dass man halt iOS mittlerweile so gewohnt ist und alles, was mit einer anderen Trägheit scrollt und alles, was sich ein bisschen anders verhält, halt einfach dann nicht mehr als natürlich empfindet? Nee, das fühlt sich... Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass man dieselben Effekte auch so machen hätte können, dass man genau auf dem Punkt das Gefühl hat, man hat das ausgelöst jetzt, weil man hat so getoucht. Also es ist alles so ein bisschen, ja, es ist ein Effekt und auch zum Einstarten, zum Starten gibt es kein Slide to Unlock, sondern so eine kleine Ecke, die dann so Page iBooks-mäßig also, aufgezogen wird. Das ist ja so, also dieser Page-Curl-Effekt, den du da hast, ja, den verstehe ich überhaupt nicht als Metapher. Ja, um Apps zu beenden. Ja, das ist ja noch das Schlimmere. Das gibt ja überhaupt keinen. Also am Anfang ist es, um reinzukommen in das Gerät. Das ist ja noch okay, ich reiß irgendwie den Schutzschirm ab, meinetwegen. Aber dann später ist es so, wenn man verschiedene, also aus diesem Startscreen kommt man immer erst in einen so einen Übersichtsscreen pro Spiel oder pro Programm, das man hat. Und diese Übersichtsscreens sind noch parallel zu diesem Startscreen. Mhm. Und da kann man dann das Spiel starten oder irgendwas drumrum machen noch, ja, je nachdem, was dieser Startscreen so anbietet. Und diese Screens hat man offen, kann man mehrere offen haben von denen, ja, die Apps selber nicht, weil Multitasking macht das Ding nicht. Und diese Screens kann man auch wieder praktisch, wenn man die Ecke wegzieht, entfernen, ja, nicht wirklich beenden, sondern halt wegmachen, weil wenn man links rechts swiped auf dem Homescreen, dann würde man durch diese Screens durchswipen und rauf runter würde die Bubbles durchlaufen. Also es ist schon irgendwie irgendeine Art von Bedienkonzept ist da drin. Es war jetzt nicht sonderlich rund. Es ist allerdings für mich auch eher trotzdem ein bisschen runder als das vom 3DS, finde ich. Ja, das schon. Aber also beim 3DS halt bin ich angestrengter von dem, was mir Nintendo da vor die Nase klatscht. Also solange wir noch in der UI-Diskussion sind, wundere ich mich halt echt, warum nicht die Cross-Media-Bar irgendwie weiterentwickeln. Ja, also weil die war als Konzept, finde ich, wesentlich angenehmer als das, was sie jetzt haben. Ich weiß nicht, ob es als Konzept angenehmer war, aber es war zumindest, hatte einen gewissen Style, finde ich. Das jetzt ist halt so alles und nix. Ja, es ist halt, also es ist weniger aufgeräumt, es sieht nicht so hübsch aus. Und ich verstehe es halt auch einfach nicht. Ja, also, ja. Aber das ist ja nur so unser Steckenpferdchen hier, so, dass wir über Konsolen jammern. Eigentlich spielt man mit den Dingern, ja. Genau, eigentlich spielt man mit den Dingern. Und als solches ist es das Bedienkonzept auch nicht so im Weg, dass es wirklich Sachen verhindert. Ja, es ist halt nicht. Ja, wobei die Spiele natürlich auch das gleiche Problem haben, das wir gerade schon erwähnt haben. Also ich habe irgendwie das Wipeout-Demo gestartet als erstes und dann saß ich da und drückte X und es passierte nichts und ich dachte schon, dass das abgestürzt. Aber nein, ich muss auf dem Touchscreen auf was draufdrücken, damit es weitergeht. Ja, genau. So den Effekt hat man einfach immer ein bisschen. Man weiß nicht genau, was man tun soll und dann, wenn man Touch auswählen kann, ist es auch wieder komisch, aber wir wollten ja eigentlich weg von der UI. Okay, man kann es vielleicht irgendwie bedienen und dann spielt man. Was hat man dann für Vorteile jetzt? Dann spielt man, ich bin kein Konsolenmensch. Mhm. Und ich bin halt nur das iPhone gewöhnt und ich war total aus allen Wolken gefallen, dass ich das Spiel aufgemacht habe. Und dann hat es 2 Minuten gedauert, bis ich irgendwas tun konnte. Und das auf einem portablen Device, wenn ich da mich in die U-Bahn setze und da spielen will, dann. Und das war die Demo. Bin ich schon angekommen. Man kann mal davon ausgehen, dass es irgendwie das finale Spiel dann vielleicht noch mehr Sachen nachladen muss oder noch mehr machen muss. Ja, das ist anstrengend. Aber das ist auch so eine Geschichte, die Sony noch nie interessiert hat. Also die Installationsorgien auf der PS3 waren auch schon immer Hölle und haben lange gedauert und die starten. Und das dauert halt alles irgendwie anstrengend. Nintendo hat das ja immer mal interessiert, also deswegen haben die ja lange Zeit sich geweigert, irgendwelche optischen Medien zu benutzen, weil die einfach diese Ladezeiten einführen, die sie nicht akzeptieren. Deshalb war der SN64 eben noch auf Modulen basiert, obwohl die PlayStation schon auf CD Sachen gemacht hat. Ja, ich finde, es macht einen Unterschied und gerade jetzt, wenn man es jetzt mit dem iPhone oder mit dem iPad vergleicht, da gibt es auch so Ladezeiten ab und zu bei den größeren Spielen, also jetzt Batman oder Infinity Blade, alles, was auch mehr 3D-Engine hat, braucht auch schon ein bisschen, aber es ist halt nochmal irgendwie Faktor 10 oder so. Ja, also gerade Wipeout ist halt so das extreme Ding, da ist so echt schon, also wenn ich das beim Einsteigen in die U-Bahn starten würde, dann würde ich ungefähr noch, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden spielen können, dann bevor ich wieder aussteigen muss bei meinem kurzen Weg. Was ist denn so die normale Nutzersituation von so einer Konsole, Handheld-Konsole? Das ist ja sowieso fraglich. Also vielleicht der mobile Einsatz, aber für mich schon lange nicht mehr der mobile Einsatz. Also ich bin einfach auf der Couch zu Hause für diese Handhelds und habe halt nicht einen Computer oder einen. Man ist halt auch mittlerweile Batterielaufzeiten gewohnt. Ja, und also bei der Vita ist ja so als großer Vorteil jetzt mit 4 Stunden Batterielaufzeit irgendwie durch die Reviews gegangen, wo ich mir denke, warum ist das ein Vorteil? Das ist doch eigentlich ein Witz. 4 Stunden für ein mobiles Gerät. Wenn ich es nicht vorher lade, bevor ich es benutze, dann kann ich es nicht benutzen. Naja, beim iPhone bist du schon ähnlich dran. Also wenn du 4 Stunden spielst beim iPhone, ist es auch leer. Das iPhone ist aber auch ein iPhone. Ja, ja. Das habe ich sowieso immer. Also das ist halt so, ich bin halt nicht die Zielgruppe, die immer ihre Spielkonsole dabei hat, sondern eigentlich nur mal die Spielkonsole mitnehmen will, wenn er was spielen will. Und dann habe ich halt vorher nicht geladen. Ja, und dann müsste das Ding halt so das Doppelte mindestens an Laufzeit haben. Das gleiche Problem mit dem 3DS auch. Ich immer. Auch. Also den 3DS, gerade letztens, wo ich ihn wieder mal mitnehmen wollte, weil da war es immer spontan, okay, jetzt bin ich mal eine Stunde unterwegs, dann einpacken und dann habe ich geguckt, oh, ist nicht geladen. Pech. Und ich wollte jetzt nicht das Ladegerät mitnehmen und hoffen, dass ich eine Steckdose habe in dem Zug, wo ich dann da bin. Ja. Also an sich ist es einfach ein Gerät zum Spielen, wie eine Spielekonsole aus, nur dass du keinen Fernseher brauchst dazu oder irgendein so ein Setup. Und an sich finde ich das Konzept schon okay. Ja. Es braucht halt die Spiele und für meine Begriffe ist halt so, du hast Wipeout ein bisschen gespielt, das Demo. Da muss ich sagen, es sieht schon ganz hübsch aus, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich umgeworfen hat. Naja. Von der Grafik her. Und ich habe halt schon gemerkt, so diese kleinen Steuernubbel von der PS Vita finde ich jetzt schlechter als das Schiebepad vom DS. So von dem, was ich im Gefühl habe, wie man das steuert. Geht mir ähnlich. Und das ist auch so für mich das erste Wipeout, wo ich mir jetzt nicht denke, so hey, boah, geil, ich muss mir das Ding ja doch kaufen. Ja, also bisher war Wipeout für mich halt immer so einer der Drehschrauben, wo ich mir dann gedacht habe, ja, meinetwegen, da kaufe ich mir halt diese Sony-Konsole dann doch noch auch. Ja, aber diesmal halt echt, das schärft mich überhaupt gar nicht an. Tja, also ich merke halt vor allem, dass mich die Analogsticks enttäuschen. So, das ist so Analogstick in dem Sinne, dass ich die Richtung frei wählen kann und ich nicht nur oben, unten, links, rechts habe. Da funktionieren sie schon ganz gut, aber im Spiel, den sie wirklich haben, sind sie mir eigentlich zu mau. Ja. Und schade. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja zwei gibt und dass jetzt zum Beispiel Wipeout nicht mal beide benutzt. Ja, man könnte irgendwie rechts so Gas geben oder so. Oder was auch immer. Man könnte ja mit dem zweiten auch Dinge tun. Passiert da nicht. Oder auch bei dem, das was du vorher gemeint hast, Marcel, was war das? Motorstorm RC, also eben mit so ferngesteuerten Autos, könnte man ja auch rechts vorwärts rückwärts fahren und links rotieren machen. Aber nee, vorwärts rückwärts fahren ist oben die Knöpfe. Also der wird nicht mal benutzt. Großartig. Ja, und rückwärts ist nicht mal der untere Knopf. Nee, rückwärts ist der obere Knopf, aber das ist auch so eine Sony-Tastenbedienungsgeschichte. Aber kannst du alles einstellen. Yay. Customizing. Customizing. Und ja, von der Grafik her, es sieht jetzt nicht viel besser aus als das, was im Moment auf einem iPhone 4S oder einem iPad 2 möglich ist. Ich glaube, dass es gegen das iPad, das jetzt kommt, abstinken wird, sogar schon grafisch. Einfach mal abgesehen davon, von der Fläche her, auch von dem, was an Grafikprozessor eingebaut ist, wird es nicht schlechter sein, was da jetzt im aktuellen Gerät kommt. Und dann, mit dem nächsten iPhone dürfte es auch eingeholt sein. Ja, ich finde halt auch, also ich in den Reviews, die ich gelesen habe, stand halt auch immer, oh, da ist ein Quad-Core drin, deswegen kann das doppelt so viel wie ein iPhone. Ja, was auch die totale Milchmädchenrechnung ist halt, aber ja, so ist es halt. Und ich habe jetzt beim Spielen auch in der Hauptsache wahrgenommen, dass die Grafik vielleicht einen Tick besser ist, als das, was das iPhone 4S momentan so zustande bringt, aber halt gleichzeitig den Nachteil hat, dass es kein Retina-Display hat, also dass das Display halt eine schlechtere Auflösung hat, im Sinne von DPI. Ja, also, und deswegen man eher Kantenflirren und ähnliches sieht und dann unterm Strich eigentlich so die Grafikqualität sich dann auch wieder wegnivelliert. Ja, ein bisschen größeres Display, ein bisschen weniger DPI, eigentlich ein bisschen mehr Pixel, gleichzeitig dann eben so schon, man merkt auch schon, dass es unterschiedliche Engines sind wieder. Also wenn man es jetzt, wir haben es dann mal gegen so in Infinity Blade, also gegen die Unreal Engine so gehalten, die verhält sich halt auch einfach anders. Ja, also ich finde so, heißt es denn? Uncharted. Bei Uncharted, da finde ich, da kritzelt was beim Bewegen immer. Also diese ganze Textur mit jedem Frame, wenn man sich irgendwie rotiert, macht so ein leichtes Wabern oder sowas und das finde ich alles anstrengend, aber das ist eher also, so mein persönliches Ding. Das finde ich bei der PlayStation 3 auch anstrengend. Gerade bei Uncharted habe ich mich auch sehr an diese Power VR SDK-Sachen erinnert gefühlt. Die haben so vom Look and Feel sehen die ähnlich aus und das hat beim iPhone auch gedauert, bis man davon wegkam. Als iPhone hatte er auch so eine Phase, wo alles nach Power VR SDK aussah. Und dann hat man, dann kam halt irgendwie Unreal und andere Engines und dann hat sich da so ein runderes Gefühl eingestellt. Ja, also man kann auch davon ausgehen, dass die wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden können von der Grafik her, wenn sie das System ausreizen komplett mit der Zeit. Hm. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass man sagt, boah, geil, unmöglich woanders. Also wenn ich jetzt wirklich dem Infinity Blade oder Batman entgegensetze, so als jetzt Unreal Engine spiele, da gibt sich nicht viel. Ja, das gibt sich echt nicht viel. Und ja. Also Grafik ist es nicht, die Steuerung vielleicht, ja, je nach Spielgeschichte. Jetzt bei Uncharted selber war ich jetzt auch nicht so begeistert, aber ich bin jetzt auch nicht so der Uncharted-Fan. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Man hat gemerkt, sie versuchen irgendwie alles einzubauen, also diese Standard-Klettersequenzen, die man so bei den Lara Crofts und bei Uncharted eben auch hat, kann man auch irgendwie abkürzen, indem man auf dem Screen einfach den Weg zieht. Also komisch, und also weil dann brauche ich es ja auch nicht wirklich spielen. So. Hm. Das ist... mir ist es unklar. Da haben sie alles eingebaut. Das ist irgendwie so der erste Titel. Mir selber ist es kein Titel, den ich vermisse, wenn ich den nicht spiele. Ja, es ist halt einfach die erste Konsole seit dem N64, glaube ich, die mich überhaupt gar nicht reizt. Ja, die Original-PSP hat dich gereizt? Ja. Ja. Aber hast du die auch gekauft? Ja, ja. Stimmt, du hattest die ja auch. Ich habe die auch ein bisschen gespielt. Ich habe damals wegen Wipeout gekauft. Wegen Wipeout, mhm. Okay. Ja, also mich hat die damals schon nicht so gezogen und einfach weil mir auch die Sony-Spiele nicht so ziehen. Also im Endeffekt ist es halt ein Spieleabspielgerät und das, was Sony da so bringt, macht mich halt nicht so an. Also bis auf Wipeout und jetzt sowas wie Heavy Rain oder sowas auf der PlayStation 3 dann. Also ich brauche halt die Titel, die mich ziehen. Mhm. Und dann könnte ich mir es theoretisch schon vorstellen. Gleichzeitig ist es dann aber auch so ein bisschen üppig. Ja, das habe ich jetzt beim 3DS gemacht und bereue es da schon. Ja. Und Nintendo hat halt potenziell gerade für dich jetzt den größeren Park an Exklusivtiteln, die ziehen. Ja, und auch wirklich runden Titel irgendwie. Ich habe bei PlayStation ab und zu schon auch so diesen Game-Loft-Effekt im Kopf irgendwie so ein bisschen bei mancher Ecke. Also so ja, für mich persönlich ist ein Uncharted jetzt auch nicht, das ist halt irgendwie das Lara Croft Konzept nochmal aufgebohrt ein bisschen und eine Parallelwelt, ja, weiß ich nicht. Ja. Zieht mich nicht. Und was ich halt schon auch interessant finde, dass es keinen technischen Grund gibt, jetzt dass man jetzt die Größe von Spielen nur nicht auf iOS-Geräten macht, sondern auf den Spielekonsolen. Also Uncharted könnte komplett auch so, wie es ist, mit ein bisschen Grafikabspeckung auf dem iPad oder ein iPhone basieren. Hm. Im Moment ist es nur wirklich so, dass die Exklusivtitel und die großen Titel halt immer noch auf die Konsolen gehen. Und ich glaube nicht, dass das für immer so bleiben wird. Naja, es hat aber auch die Frage, wie finanzierst du einen Titel wie Uncharted, wenn du nur 2 Euro für verlangen kannst und das schon teuer ist dann? Also. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Square Enix mit dieser 10-15-Euro-Politik auch ganz gut fährt. Und die kriegen auch genug Schläge auch dafür. Ich weiß nicht, ob die das, wenn sie nur iOS machen würden, ob sie das so als Geschäftsmodell durchhalten würden. Ja, ist dann natürlich an der Stelle die Frage. I don't know. Ja. Also ich werde mir gerne kaufen. Ja. Das ist mir jetzt in dem Fall klar. Ich habe kurzzeitig nochmal überlegt gehabt, wo ich so auf Twitter gesehen habe, dass andere Leute doch zugegriffen haben, ob man es nicht vielleicht doch auch einfach ums zu haben gerne hätte. Wenn es mal 1-2 wirklich coole Spiele gibt, dann werde ich es mir mal ausleihen, glaube ich. Ja. Weil das dann halt so ein, okay, dann für dieses Spiel. Und ansonsten, ja. Das Ding ist, glaube ich. Also zum Formfaktor kann man noch sagen, ich finde das Ding zu groß. Ja, das Ding ist halt fast so groß wie ein 3DS mit Slidepad Pro, Circlepad Pro. Circlepad Pro heißt das ja, echt? Ja, Circlepad Pro heißt das. Hm. Habe ich mir jetzt auch gekauft, kann ich auch noch kurz erzählen eigentlich, weil wo wir schon bei Konsolen sind, die keiner haben will. Ich habe mir eben für Resident Evil das Circlepad dann mitgekauft. Und das ist ja alles ein Wust an katastrophalen Dingen, das würde man ja nicht glauben eigentlich. Also dieses Circlepad, ist es eine Zusatzhardware, die du brauchst für Resident Evil? Oder die du brauchst sie nicht, aber du willst es, glaube ich, nicht ohne spielen. Okay. Das ist halt so, du hast halt mit dem zweiten Joystick, den du da eben dazu kaufst sozusagen, kannst du die Kamera steuern. Okay. Und die steuerst du halt ansonsten dann über seltsame Fingerverrenkungen, wo das so selbst mit Circle Pad schon kreisig ist. Also was ist das Circle Pad? Das heißt, so ein zweites Schiebepad. Das ist so eine Schale, in die du deinen 3DS reinsteckst und da ist so ein Joystick dran. Ah, ja. Und aber nur einer, oder? Genau, nur einer. Und die Schultertasten zwei. Rechts ein und die Schultertasten sind aber nur durchgeschleift in die... Nee, also es funktioniert alles über Infrarot. Okay. Sprich, diese Cradle, in die du das reinsteckst, da ist kein elektrischer Kontakt, sondern das ist einfach nur so ein Infrarotsender, der in den Infrarotport von einem 3DS reinsendet und da eben die Dinge überträgt. Okay, das heißt, es braucht Strom? Du musst da eine AAA-Batterie reinbauen. Ja. Und aber ansonsten klingt es ja jetzt gar nicht so furchtbar. Also wenn man das da irgendwie reinstecken würde und dann hätte man halt den Infrarotsensor und das würde einfach gehen. Ja, das Problem ist halt, also es muss dann, wenn du es reinsteckst, muss es halt erstmal dann sinken. Ja, und dann muss der wird angerufen. wenn du es reinsteckst, musst du erstmal sinken. Und wenn du es dann eben kurz mal rausnimmst, weil du kannst ja... Wenn es da drin steckt, kannst du ja manche Sachen nicht mehr machen, wie zum Beispiel Lautstärke verändern, was man ja auch nie machen will. Ja. Also ernsthaft, also es werden nicht nur dass die Schulterknöpfe verdeckt werden und dann nochmal repliziert werden und Infrarot angehen, ist ja noch okay, aber die anderen Bedienelemente, die man nicht mehr erreicht, da was reinsteckt, sind einfach so versteckt. Genau, also das wesentliche Teile der Seitenrahmens sind halt dadurch, dass es in die Kredel reingesteckt ist, einfach nicht zu erreichen. Ja, keine Lautstärke. Keine Lautstärke, kein Netzwerk abschalten, kein an aus ist ja mittlerweile oben, deswegen ja, stimmt, an aus noch. Ist oben, das geht. Ich weiß gar nicht, wo der Kopfhörerausgang ist. Der ist unten in der Mitte. Da ist, glaube ich, ein Loch. Ist da ein Loch? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber keinen Stift rausstecken, weil der ist... Stift ist noch versteckt, genau. Aber der ist eh in der Katastrophenposition, der Stift. Ja, aber... Naja, okay. Also es ist ein komisches Stück Plastik, in dem man das 3DS dann reinsteckt und dann muss man erstmal im Homescreen das irgendwie einschalten. Mhm. War so die Ansage und dann kann man es aber... Und dann kann man es aber einfach benutzen. Naja, einfach. Ja, also es funktioniert halt dann, bis man es dann aus Versehen rausnimmt und dann das Spiel neu starten muss, weil er sonst nicht wieder gesund bekommt oder so. Okay, also wenn du während Spielen so rausfliegst, dann... Das wird wahrscheinlich aufs Spiel darauf ankommen. Resident Evil musste ich tatsächlich einmal neu starten, dass es wieder erkannt hat. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Naja, aber wenn es funktioniert. Spielt sich halt gut und wesentlich besser auch als ohne. Und gerade Resident Evil ist auch ein sehr überzeugender Titel für das 3DS. Mhm. Also die machen grafisch einiges, was ich jetzt dem Ding gar nicht zugetraut hätte. Also das sieht echt gut aus. Und machst du aber auch 3D, oder? Oder hast du 3D dann abgedreht? Und das ganz Tolle bei diesem Resident Evil, man kann schießen und laufen. Man kann schießen und laufen? Mhm. Naja, das finde ich ja, das ist ja sicher. Das bricht ja so alles. Das ist nicht Kanon. Resident Evil kennt. Ja, also okay, Zusatzhardware, zweites Schiebepad und Spiele muss es extra unterstützen. Resi ist das einzige oder das erste, das das macht? Das erste. Okay. Also es werden andere auch machen in Zukunft. Gerade das Metal Gear, das kommen soll, ist wohl nach wie vor im Gespräch, dass es nur mit Circle Pad Pro funktioniert. Okay. Keine Ahnung, ob sie das durchhalten oder ob das mittlerweile schon wieder eine veraltete Info ist. Und wahrscheinlich 3DS-Nachfolger mit Circle Pad Pro eingebaut. Wahrscheinlich, ja. Und dieser Trend setzt sich jetzt auch fort, dass sie feststellen, wir können die Spiele nicht vernünftig steuern, wir müssen jetzt Zusatzhardware noch generieren, weil ich gelesen habe für Kid Icarus oder Kid Icarus 3D heißt es, glaube ich, oder? Ja. Da haben sie festgestellt, da kriegt man auch einen Fingerkrampf, wenn man gleichzeitig mit dem Stift unten und dem Steuerkreuz und dem Circle und was nicht alles mal bedienen muss. Deswegen gibt es da zwei einen Ständer. Ah, okay. Dass man zwei Hände frei hat, also nicht halten für die, muss. Für die mobile Konsole. Genau, also du kannst jetzt mobile Spiele auf der mobilen Konsole mit einem Ständer spielen. Großartig. Was sehr schön ist. Naja, Nintendo hat also auch nicht unbedingt jetzt die großen Vorteile gegenüber Sony an der Stelle. Es ist für dich beides traurig, weil es wäre Konkurrenz und gute Konkurrenz in der Ecke mittlerweile auch wichtig fast. Weil ja, die verlieren auch immer mehr auch. An ja eben. Die verlieren gerade immer mehr an Vorsprung und irgendwann sind sie auch platt und dann haben wir den ähnlichen Effekt, wie wir ihn momentan bei mobilen Betriebssystemen haben. Oder bei Tablets oder bei ja. Ja. Aufwachen, Leute, aufwachen. aufwachen auch rechtzeitig dann bis nächste Woche, weil nächste Woche gibt es ja das neue iPad. Ist das schon nächste, also ist der 7. jetzt die Woche schon? Ja, so jetzt nach dem Wochenende. Also wir haben ja heute Freitag, wo wir das aufnehmen. Ja, aber heute ist doch der 1. Nein, heute ist der 2. Heute ist schon der 2., oh ja. Mein Gott. Und der 7. ist dann nächste Woche. Der Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag? Ja. Ach, heute der 2. ist. Ja eben, das macht doch alles keinen Sinn in meinem Kopf. Und ich habe doch, der 7. ist ein Mittwoch. Ist ein Mittwoch? Gerade eben wurde mir auch gesagt, das ist ein Donnerstag. Ich habe auch reingeschrieben, es ist Mittwoch. Dann hat man das falsch gesagt. Ah ja, genau. Ja. Der 7. ist Mittwoch. Das heißt, nächste Woche haben wir schon alles Wissen, was wir so brauchen, ja, um dann unsere Geldbeutel zu entleeren für einen entsprechenden Apple TV. Apple TV meinst du? Nee, ich glaube, es geht ums iPad. Also mir geht es schon auch um Apple TV. Ich brauche halt die Apple TV für meinen Beamer. Den wird es geben. Meinst du? Ich glaube, da zu diesem iPad ist noch gar nicht klar, dass es ein iPad-Event ist. Natürlich ist es klar. Also das ist so ein iPad in Retina-Auflösung auf diese. Ja, das ist doch nur für die Presse. Pressefoto mit höherer. Ja, wenn du meinst. Ich bin mir schon ziemlich sicher, es wäre ein iPad 3, das da kommt. Oder iPad ist auch schön. iPad 2S. Ja, es ist ja auch Quad-Core dann, wie die PlayStation Vita. Mhm. Und als solches wird es ja dann auch mindestens doppelt so schnelle Grafik haben. Genau. Der braucht es aber auch, weil es ja viermal so viele Pixel hat. Insofern also ist es halb, halb so schnell. Schlimm. Aha. Ja. Genau. So, das kommt dann. Ja, aber für mich und wir wollen uns freuen, wenn wir einen kaufen. Und eine, du, eine du. Interessante Sache wieder. Ja, du bist ja ich wieder bin ja noch ein 1er iPad Inhaber und das ist eigentlich unbenutzbar mittlerweile. Du bist ja so ein Generationsverschläfer. Ja, ich mache eigentlich die Update-Zyklen so, wie sie gedacht sind. Alle 2 Jahre. Wie sie gedacht sind. Ja. Mit dem Handyvertrag. Genau. Oldschool. Ja. Naja, aber wie gesagt, Gerüchte halber Retina-Display, Quad-Core und LTE. Ja. Ja. Super. Ob das mit dem LTE so wirklich Formen annimmt oder ob man sich das nur wünscht, keine Ahnung. Also ich habe mir sagen lassen, dass der Netzausbau in vollem Gange ist und eigentlich seit einem Jahr schon. Mhm. Und dass bis Ende des Jahres wohl auch die Großstädte dann angebunden sind. Da bindet man anscheinend, das erzählt, irgendwie andersrum an. Also da genau, also dadurch, dass es auf dem Land so große Probleme gibt mit Breitband-Internet und ja viele einfach noch kein DSL haben. An der Stelle kann man auch den Kras-Radio zum Thema empfehlen. Ja, wurden die, glaube ich, verpflichtet, jetzt LTE da zuerst auszubauen. Mhm. So als Gutzeit, als Alternative. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, LTE setzt auf die normalen Masten auf, also die Edge liefern. Mhm. Das heißt, man dürfte eigentlich da, wo es jetzt so UMTS-Lücken gibt und man nur noch auf Edge zurückfällt, wohl eher LTE kriegen. Insofern ist es für uns vielleicht auch ganz gut, weil da kommt man wieder mehr raus. Rückfall auf Edge dann nicht mehr so häufig passiert. Ja, also da traut man sich dann wieder aus der Großstadt raus, ein bisschen. Genau. Na, wir hatten ja darüber geredet, dass wir eigentlich kein, also dass UMTS eigentlich normalerweise schnell genug ist, dass man gar nicht unbedingt LTE braucht. Aber wie gesagt, man spürt es halt immer ganz stark, wenn man auf Edge zurückfällt, wie lahm das ist. Ja. Und wenn genau da jetzt sozusagen der Ausbau passiert, dann ist es ja gar nicht so schlecht. In der Tat. Genau. Wäre jetzt auch interessant, wie das Roaming so ist. Also wenn du dich schnell bewegst, wie sich LTE da so verhält. Und weil das wäre auf dem Land haben sie ja auch den großen Vorteil, dass sie da Frequenzen benutzen können, die ziemlich weit gehen, was du ja bei UMTS gar nicht hast. Ja. Das heißt, du kannst eine große Gebietsabdeckung haben. Mhm. Also das große Zaubermittel, damit das Land endlich auch mal surfen kann. Tja. Ja, im Moment gibt's für die nicht die Bilder auf den Websites komprimieren muss. Das ist ja eine ganz traurige Geschichte auch mit dem Land und dem Surfen, aber das haben wahrscheinlich alle schon bei Chaos Radio gehört. Ja, im Moment gibt's halt LTE eh nur von Vodafone und der Telekom. Ah, ja. So irgendwie 40 Euro Preisen und irgendwas wird da schon passieren. Naja. Muss man da noch extra für zahlen? Ist das nicht irgendwie so in einem Mobile XL-Gedöns super tralala eh schon dabei? Ja, wahrscheinlich werden die Tarife wieder angepasst, oder? Tja. Ja, mal sehen. Das ist ja sowieso Tarife immer so pseudomäßig, du kannst dich ja kaum entscheiden, wofür du zahlst. So, wird halt alles reingepackt und dann, ich meine, ich schätze mal, dass wir in 10 Jahren immer noch SMS bezahlen. Wahrscheinlich. Obwohl es SMS dann schon lange nicht mehr gibt. Ja, aber es ist halt dann in Tarifen drin und mit eingepreist und. Ja. Naja, sonst irgendwas Interessantes? Hast du irgendwelche Gerüchte, die nicht so. Also, werden wir eine Überraschung erleben am Mittwoch oder ist es irgendwie einfach nur iOS 5.1, LTE, Retina und. Ich weiß nicht, also ich glaube, allein so dieses Retina-Update ist halt spektakulär genug, dass wir gar nicht großartig was anderes brauchen. Denke ich mir auch, aber wird es trotzdem was anderes geben, vielleicht? Da, das sagt mir jetzt meine Kristallkugel, warten Sie bis Mittwoch. Ich weiß nicht, also ich denke halt, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein iPad, auf dem ich eine bessere Auflösung habe, als auf nahezu jedem Desktop-Rechner, den normale Menschen so rumstehen oder haben. Oder Beamer oder ja, Fernseher. Ja, dann ist das schon, dann ist das schon was. Ja. Ja, also, das könnte schon ordentlich ziehen, so. Ja, also das ist schon cool. Und das Schlimme ist, man kann wahrscheinlich dann sein iPad 2 nicht mehr angucken. Ja, also. Wieso ist es schlimm? Das iPad 2 gibt man einfach weiter. Ja, aber. Andere Menschen. Ja, aber ich habe hier noch so zum Beispiel zum Produzieren benutze ich hier gerade so ein iPad 1. Und wenn ich mir vorstelle, so, das sieht dann so genauso schlimm aus wie ein iPhone vor 4. Ja. Ich finde es erstaunlich. Das tut ja jetzt schon. Also ja, aber jetzt nehme ich es nicht wahr, weil ich es nicht kenne anders. Ja? Die Pixel waren ja eh schon größer. Ja, also, aber dieses Screen-Format. Ja? Also, wenn ich das halt gewohnt bin in gut, ja, dann kann ich das nicht mehr benutzen. Also was ich viel schlimmer finde, ist, dass es mit ihrem Desktop-Rechner dann auch so gehen wird. Weil, so, ja, weil das ist jetzt eine Größe, die mir wirklich dann sagt, okay, es geht mit Bildschirmen, dass man so hohe Auflösungen hat in irgendeiner Form. Beim iPhone war es okay, das ist so klein, deswegen ist es irgendwie okay. Und wenn ich jetzt dann an meinem Desktop arbeite und dann Retina iPad entwickeln muss und dann mein kompletter Screen voll ist mit Vierfachgröße. Du brauchst jetzt einen 30 Zoll, dass du für das iPad entwickeln kannst. Wenn du dir, wenn das voll darstellen willst, ja. Ja. Ja, es ist absurd. Also das wird uns verderben. Das ist, was mich eigentlich interessiert. Die erste Zeit wirkt sich ja jetzt gar nicht so aus. Naja, Internet, na klar. Oder eine App, wo du Text schreibst. Aber die ganzen anderen Apps, die sind ja alle noch. Ja, aber das wird ähnlich, hoffentlich ähnlich schnell gehen, wie halt das fürs iPhone auch. Also ich denke, einerseits wird es ähnlich schnell gehen, andererseits hast du ja die ganzen 3D-Spiel- Filmen, die halt mit zumindest ihre Bringertitel mal eben schnell zumindest upscalen an der Stelle, was nicht viel Aufwand sein wird und halt vielleicht noch nochmal das voll nutzen, damit die wirklich jetzt diesen Retina-Hype mitmachen dann. Aber was ich mich frage ist, wird es auf dem Retina-iPad im iPhone-Simulator Retina-Auflösung geben? Deshalb haben sie jetzt nie eingeführt, dass bei 2X Retina gemacht ist. Weil sie es einfach dann so lösen. Das heißt, wenn du aber dann wieder 2X drückst, dann hast du wieder nicht Retina. Also schon Retina, aber halt Retina auf 4 Pixel pro Pixel. Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ein 1:1 iPhone im Simulator auf dem iPad dann aussehen würde, so von der Größe her. So, das wäre halt dann so 3 Daumen dick. So ein Original-iPhone. Ja. Okay, du kannst es praktisch in halb einbauen. Vielleicht machen sie so jetzt eine ganz tolle iPhone-App-Emulationsschicht. Gibt es einen Amiga-Emulator für iPad? Das wäre ja auch schön, die Sachen dann 1:1 laufen zu lassen. 320x256. Ach so, du meinst von der. Ach, okay. Ja, auf einem Retina. Könntest du ja auf dem iPhone jetzt schon machen. Naja, die DOS-Box. Wie groß ist das dann? Naja, so das obere Drittel vielleicht maximal. So groß. Das ist schon alles, irgendwie ist es schon alles krass, wohin die Reise geht hier. Hardware-technisch so. Ist natürlich, also wo wir gerade schon bei den Rechnern dann auch waren, ist die Frage, wann kommt dann der erste Rechner mit einem Retina-Display? Ja, das R. Der den Namen verdient. Ja, das R ist definitiv der Kandidat, finde ich auch. Und ist aber dann auch wieder eine absurde Situation, weil dann hat man irgendwie das eher mit dem besten Display. Und alle anderen Rechner sind so irgendwie so. Die Frage, wann kommt dann der iMac? Das dauert natürlich dann viel länger, weil die Panelgrößen halt viel, viel größer sind. Ja, da ist echt die Frage, was sie dann machen. Wahrscheinlich irgendwie schon 2 Panels zusammenkleben oder so, oder? Keine Ahnung. Also wenn du ich denke, dass es rein technisch jetzt das Ganze auch für das mit der Auflösung für das iPad zu machen, ist schon ziemlich die Obergrenze, die Obergrenze, wie man das im Moment sinnvoll machen kann. Hm. Ja. Und dann müssen sie es für so ein iMac. Ja, da ist die Frage, warten sie dann, bis die Panels einfach verfügbar sind, auch in der Größe, oder machen sie irgendwie was Krudes? Hm. Wir machen den schwarzen Rahmen größer. Genau. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich einen R, ja, mit der Qualität an Display bekommen würde, ist ja schon auch schick, weil im Moment das 11 Zoll R hat auch schon wirklich ein deutlich schlechteres Display als alle anderen. So, finde ich. Vom Einfallswinkel her und von der Helligkeit und ja. So. Also so ein iPad ist da schon im Moment das bessere Display. Es hat weniger Pixel, aber es ist auf alle Fälle das bessere Display, finde ich. Ja, das mag sein. Und da ist die Frage, ob man es dann danach zieht und ja, wird alles spannend. Ja, also dieser ganze Retina-Kram, der wird uns noch länger beschäftigen. Also gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass OS X ja auch da immer noch so ein bisschen Nachbesserungsbedarf hat in Sachen Unterstützung für sowas. Ja, haben sie ja gemacht jetzt, und diese 2X, also ich denke, es wird diese 2X-Geschichte bleiben, und dann kannst du halt so fahren oder so fahren, das wird das Display sagen, also das ist, glaube ich, unkritisch jetzt. Mit diesem ganzen Schmonsens mit Display Resolution Independent, mit allen möglichen Varianten, haben sie es nicht auf die Reihe bekommen, und das würde ich auch nicht sehen, aber so dieser High DPI-Modus jetzt, der ja zufällig auch bei dem Update letztens einfach mal ausgelöst wurde, ja, das kommt halt dann einfach. Das kann natürlich sein, ja. Aber es kommt halt mit den Geräten erst. Ja. Genau. Ja, also nächste Woche dann Event und vielleicht Überraschungs-Apple mit irgendwas noch ganz anderem von links hinten. Ich glaube fest an den Apple TV. Mhm. Ja, Full HD Apple TV, ganz, ganz wichtig. Ja, aber warum ist der Apple TV jetzt nicht Full HD? 27. Ich dachte, der 27. Nicht? An meinem Beamer merke ich das schmerzhaft, weil das ist ein Full-HD-Beamer und dann muss der 27 aufscalen. Oh, ja, und das finde ich echt nicht schön. Schlimm. Ja. Hm. Naja. Ich glaube nicht daran, aber man wird das sehen. Was haben wir denn noch so auf der zu kurzen Liste? Ich habe den Seefrank noch aufgeschrieben. Der Seefrank? Ja. Der Seefrank. Der ist jetzt reich. Ja, geht so. Also nicht nach Kick-Starter-Maßstäben, weil da ist ja irgendwie momentan immer noch Tim Schäfer mit gerade 2,3 Millionen, glaube ich, weit vorne. Da musst du mir jetzt nochmal erklären, kann ich jetzt als Nicht-Ami da eigentlich was, mein Geld dahin tun? Ich erkläre erst noch, um was es eigentlich geht, und dann reden wir nochmal über Kickstarter, glaube ich, weil es geht um Seefrank. Und Seefrank kennt der eine oder andere daher, dass ich den ständig und immer wieder empfehle. Seit fünf Jahren, was ich jetzt podcaste, ich glaube, jeden Monat erwähne ich mindestens einmal Seefrank. Weil der hat nämlich vor vielen, vielen Jahren, das ist glaube ich auch schon 2006 Jahre her, hat er eine Web-TV-Serie quasi gemacht. So ein Jahr. Ein Videopodcast, bevor es Videopodcasts gab. Jeden Tag, ein Jahr lang. Seeshow bis Seefrank. Und das war unglaublich unterhaltsam. Unglaublich unterhaltsam, ja. Er hatte immer eine sehr absurde Mischung von Publikumsbeteiligung, absurden Sketchen, seltsamen Insider-Witzen und Daily Show-artigem Politik-Kram lustigen Science-News. Hat er irgendwie da immer zusammengemischt, und das war sehr, sehr, sehr spaßig. Und auch so einen ganz eigenen Stil gemacht, auch finde ich, also irgendwie so diese sehr, sehr schnell am Stück gequassel, aber mit immer vielen Schnitten von voll, total, halb irgendwie, also es ist richtig schön gemacht für das, dass er da so allein am Start war. Er hat da definitiv was ganz Eigenes geschaffen zu dem Zeitpunkt, und das hat bis jetzt auch noch niemand erreicht, finde ich, ja, so wieder, seitdem. Und jetzt muss er halt wieder ran, wenn das sonst halt keiner macht. Und deswegen hat er sich gedacht, jetzt macht er ein Kickstarter-Projekt, womit wir dann bei Kickstarter sind, und will irgendwie $40.000 oder so. 50.000 wollte er haben. Für ein Jahr irgendwie 3 oder 4 Mal die Woche wieder sowas machen. Nicht das Gleiche, sondern halt so was Neues auch, aber so in der ähnlichen Richtung. Und das hat er dann innerhalb von 7 Stunden, glaube ich, eingespielt, das Geld mit Kickstarter. Er hat sowieso schon irgendwie so nur 14 Tage als Projektdauer so angegeben. Aber innerhalb von 7 Stunden hat er das Geld drin gehabt. Und jetzt darf man sich darauf freuen, dass der gute Mann demnächst dann wieder Videopodcast sozusagen. Ja, und zwar hat er jetzt 115.000 schon Ja. Schon am Start. Es gibt noch 6 Tage. Man kann immer noch backen. Man kann auch so 5000 Euro, Dollar ausgeben, wenn man will. Sure. Hat im Moment keiner gemacht. Oder 10.000, da muss man direkt mit ihm. Boah, was? Nee, das auch nicht. Okay. Ich dachte schon, hier steht ja immerhin neben dann, wie viel schon verkauft ist und so weiter. Und das irritiert ein bisschen, weil 4 von 4 sind übrig. Ja, ja, Da liest man gern, dass es anders ist. Ja, aber mir ging es halt so, ich habe ihm gern Geld zugeworfen, schon allein deswegen, weil ich dieses Jahr Content bekommen habe, also nur für das davor. Ja. Und du kriegst ja auch was dafür, ne? Also du kriegst halt irgendwie, je nachdem, was du dir für eine Unterstützungsstufe aussuchst, halt irgendwie dann noch Zeug. Unter anderem eben auch die ganzen alten Folgen als iPod-ready Gedöns zum Runterladen. Ja. Und halt auch so anderes Zeug, was er in der Vergangenheit produziert hat. Ja, irgendwie Karten und Bücher. Bücher. Und der ist ja schon fleißig am Basteln von dem Zeug. Ja, ja, ja. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu Kickstarter. Es ist in der Tat so, du kannst als Nicht-Amerikaner auf Kickstarter Sachen backen. Mhm. Also was brauche ich dafür? Du brauchst einen Amazon-Account. Okay. Oder ein andere kreditkartenartiges Ding. Also ganz normalen Amazon-Account. Genau. Also du kannst einen ganz normalen Amazon-Account haben, mit dem kannst du dich ja auch auf Amazon.com einloggen. Und über den läuft dann das im Zweifel, dass du eben zahlen kannst. Genau, ich darf bloß nicht selber einstellen bei Kickstarter. Genau, also als Deutscher bei Kickstarter was einstellen ist schwierig bis unmöglich, weil du brauchst halt eine Steuernummer in Amerika, damit das irgendwie alles seine richtige Abrechnung hat. Es gibt ja irgendwie so deutsche Kickstarter-Klon-Dinger, aber links habe ich die noch nirgends irgendwie vernünftig benutzt gesehen. Wir haben einmal diese Wurmwald-Saga, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ja. Haben wir mal empfohlen, das war, glaube ich, so ein deutsches Kickstarter-Ding, oder? Ich glaube, wir haben auch in irgendeiner Sendung mal darüber gesprochen, was es denn für diese Plattformen gibt. Die sind aber alle so, meh. Also klar, da passiert ein bisschen was, aber viele machen eigentlich Musik oder Medien, irgendwas mit Medien, so ein kleines Medienprojekt. Ja, ja. So, also ganz wenig irgendwie so Geschichten. Also C. Frank ist jetzt auch ein Medienprojekt, aber auf Kickstarter in Amerika sind ja schon auch viele Hardware-Geschichten und Ständer. Ja, so Zeug. Und das ist auf den deutschen Portalen gar nicht. Da ist eigentlich nahezu immer irgendwie Bandmusik oder Video oder Comic. So. Und ja, es gibt ein paar von denen wirklich. Ja. Ich habe die mal abgegrast und die waren alle irgendwie zu unbesucht, fand ich. Ja, das geht mir ähnlich. Also das hat so ein bisschen den eBay-Effekt. Ja, Kickstarter ist halt eBay und alle anderen haben halt verloren. Ja, aber wenn es das auf Deutsch nicht gibt, ist das ein Problem. Also ja, aber es gibt in Deutschland halt 4 oder 5 Dinger, die alle nicht, wo es nicht den King gibt noch. Also es gibt dann noch kein deutsches eBay. Die Frage ist halt, ist es Huhn oder ist es Henne an der, also ist es Huhn oder ist es Ei an der Stelle? Gibt es einfach keine coolen deutschen Projekte, durch die man auf solche Dienste aufmerksam würde? Oder gibt es einfach keinen guten Hoster, in Anführungszeichen, der solche Projekte dann nach oben spült? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ja, ich denke auch. Vielleicht gibt es auch deswegen die coolen Projekte nicht. Also ich denke, es hat auch schon was mit der Masse zu tun. Ich meine, Deutschland ist natürlich auch schon von der Menge der Menschen kleiner als so komplett. Ja, deswegen wäre es ja schön, so was Internationales zu haben. Ja. Aber, also auch als Deutsch. Also ich fühle mich immer weiter behindert, sozusagen jetzt diese Landesgrenzen in diesen neue Finanzierungsmöglichkeiten als Internet zu setzen. Fühlst du dich eingeschränkt? Ja, weiß ich nicht. Wenn wir die Urheberproblematik mal lösen wollen, dann müssen wir doch jetzt endlich diese Sachen adaptieren und dann sind wieder so blöde Landesgrenzen dazwischen. Und es ist kompliziert und es ist schwierig und steuerlich problematisch. Ja, wahrscheinlich ist das ähnliche Ding wie bei Amazon damals. Ja, irgendjemand muss es mal so halbwegs okay hinkriegen, so telebuch.de. Und dann kommt Kickstarter nach Deutschland und kauft's. Oh, Auditorium. Auditorium. Ich habe gelesen, dass es jetzt. Entschuldigung. Machen wir weiter. Irgendwo habe ich gelesen, dass es jetzt so eine Art Kickstarter für Pornos gibt. Okay. Und das muss ja wohl dann heißen, dass das Konzept sich bewährt hat. Ich frage mich allerdings jetzt, was an Porno so an originären Aspekten zu kickstarten wäre. Naja, wenn du 300 Euro bezahlst, dann kannst du mitspielen. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da die Goodies dann sind, aber. Ja, ich will jetzt da gar nicht näher drüber nachdenken, glaube ich, wie da die Belohnungssysteme sind. Aber das ist tatsächlich, finde ich, ein Zeichen dafür, dass da was ist, Ja, also es gibt ja auch so Kickstarter-Dienste, die sich dann nur auf Filmproduktionen zum Beispiel konzentrieren, ja, in Amerika. Also Indiegogo zum Beispiel ist da einer, den ich auch schon benutzt habe, und das funktioniert auch. Ich habe halt bloß das Gefühl, wir führen immer noch die gleichen Debatten in diesem Internet. In diesem Internet. Wie vor 3 Jahren, anstatt jetzt endlich mal einfach was zu tun. Ja, das nervt mich. Das ist ein Problem, das sich fortsetzt, wie alle 3 Jahre. Ja, dann hoffentlich wechseln dann wenigstens die Debatten. Nee, ich habe nicht das Gefühl. Okay. Aber was Dominik gerade auch richtig sagte, was mir auch jetzt gerade wieder eingefallen ist, was ich vor kurzem auch getwittert habe, die Jungs von Auditorium, wie heißen sie gleich wieder? Jungs von Auditorium. Das sind wirklich nur Jungs im Übrigen. Cypher Prime. Ja, Cypher Prime. Und die haben ja zuerst Auditorium gemacht als Flash-Spiel, haben dann irgendwie so, sind auf diesen Trichter gekommen, oh, ja, wir sind überfordert, wir brauchen jetzt einen Publisher. Und haben dann irgendwie mit einem Publisher zusammen Auditorium für PC, Mac, iOS und andere Plattformen, Linux glaube ich auch. Also für ziemlich viel haben sie Auditorium dann portiert, haben dann angefangen auch andere Spiele zu machen. Also sie haben irgendwie noch so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ein iPad-Spiel noch gemacht und auch noch ein PC-Spiel. Aber alles irgendwie mit Publisher und so mit Middleman. Und die sind jetzt endlich auf den Trichter gekommen, dass das ja irgendwie gar nicht so super ist mit diesem Publisher-Kram. Und dass sie eigentlich ihren eigenen Scheiß machen wollen. Und haben dementsprechend jetzt gesagt, so Auditorium 2, wir machen da jetzt Auditorium mit kollaborativen Multiplayer-Elementen. Und wir machen das selbst und wir lassen uns nicht reinreden. Und hier Kickstarter und backt uns mal. Mhm. Ja, kann man auch machen. Genau. Kann man machen. Ich fand Auditorium Dollar, super. Ja, für $20 kriegst du, glaube ich, das Spiel für Mac und für PC über Steam. Genau. Und für 30 kriegst du 2, was sehr sinnvoll ist, was sie jetzt erst eingeführt haben vor kurzem. Weil wenn du kollaboratives Multiplayer machst, dann macht schon Sinn, auch 2 billig raus. Ja, leider haben sie Haupttarget mal Mac und PC gemacht und nicht irgendwie iOS-Devices, weil gerade Auditorium, finde ich, ist halt Touch. Ja, Touch. Ja. Aber es soll auch für iOS kommen. Ja, es ist halt mit Unity gemacht und gibt es ja auch dann zu dem Zeitpunkt, wenn es rauskommt, ist auch schon toll, iPad 3, wird dann schon auch noch kommen. Genau. Aber ich fand auf alle Fälle, wer Auditorium nicht kennt, sollte sich jetzt Auditorium nochmal angucken. Ja. Und das ist, so geht's mir halt bei Kickstarter immer. Also ich schaue praktisch dann rein, wenn ein Projekt bald ausläuft oder wenn ich was gebackt habe, und dann gucke ich ein bisschen und dann finde ich wieder irgendwas. Ja, und dann mache ich halt irgendwie mit und dann geht's weiter, weil ich finde so dieses direkt bezahlen und mitentscheiden, finde ich ein super Konzept. Und bei Kickstarter hast du immer irgendwas, was eigentlich dir genug gefällt, dass du mal Kohle hinwerfen magst. Also so ein bisschen wie Weihnachten, weil du sagst halt so, oh, das finde ich gut, da mache ich mit. Und irgendwann 3 Monate später, du hast es schon vergessen, kommt in der Post dann irgendwie so ein Ding. Ja, das ist toll. Ab und zu ist es auch ein bisschen floppig, wie bei der Loop, die ich damit gekickstartet habe, aber das macht ja auch nichts. Und ich meine, es ist ja, das Konzept ist auch so, nur wenn die Summe erreicht wird, passiert es überhaupt. Das heißt, du zahlst nur Geld, wenn auch wirklich du das kriegst dann dafür. Und du hast was, so einen direkten Kanal. Also ich finde, Crowdsourcing finde ich da echt eine super coole Geschichte. Man müsste echt nochmal die deutschen Plattformen angucken und mal zumindest eine endorsen oder irgendein Projekt finden, dass man ein bisschen pushen könnte, damit man das vielleicht mal doch mal den Arsch hochkriegt. Es ist halt, es ist halt noch so eine Plattform, die so Produktion personalisiert. Ja, wo du so wirklich dann einen direkteren Draht hast zu den Menschen, die Sachen für dich machen. Ja. Ja, und das ist halt irgendwie so ein Trend, der sich gerade grundsätzlich so ein bisschen abzeichnet, finde ich. Ja, definitiv. Apropos, ab wann kriegen wir das Video endlich? Welches Video? World Dingsbums. Von Pogo? Ja, das Pogo-Video. Beim Pogo gucken, keine Ahnung. Ja, da habe ich immer wieder mal geguckt. Eigentlich sollte das doch schon, er schneidet schon oder so. Mhm, aber mal gucken. Künstler. Ja. Künstlerbecken heißt warten. Bei The Frank wird so sein, die erste Show kommt gleich. Meinst du? Ja, klar, März, der startet einfach. Im März fängt er an, hat er gesagt. Ja, eben. Ja. Ja, aber bevor wir zu den restlichen Konsumtipps. März. Ja, Mitte März oder so. Also ja, bis nächste Woche muss man sich für irgendwas schon entscheiden, weil da fängt jetzt Drehen an. Aber bevor wir zu weiteren Konsumtipps kommen, können wir an der Stelle kurz noch ein paar Hörerkommentare einschieben. Und da haben sich einige angesammelt, weil wir letzte Woche keine gemacht haben. Und dementsprechend fangen wir dann am besten mal vorne an. Hallo Fanboys, hier mal wieder Bernd aus Erlangen. Zunächst mal vielen Dank, ihr habt mir vor einigen Wochen erfolgreich mit meinem iPhoto-Problem geholfen. Ich glaube, der Tipp kam von Dominik. Caches löschen did the trick. Dann möchte ich mich noch schnell mit einem Plug in eigener Sache an eure Empfehlung zum Indie-Fresse-Podcast aus Folge 57 anschließen. Mein Kumpel Philipp und ich existieren wirklich und trauen uns auch, Audiokommentare zu hinterlassen, wie man hört. Wir podcasten auf wirschweifenab.de, ebenfalls über Download- und Indie-Titel, ja, durchaus hin und wieder auch mal über iOS-Spiele, allerdings, wie der Name schon andeutet, in einem durchaus längeren Format. Vielen Dank, macht weiter so und ich hoffe, Martin hatte einen schönen Urlaub. Ciao! Ja, Dankeschön, hatte ich. Und da hat wir schweifen ab jetzt gerade so in Sachen Indie-Podcast bei uns die Nase vorne, weil die trauen sich tatsächlich auch die Kommentare zu hinterlassen. Ja. War da eine Frage auch dabei? Nee, oder? Nee, das war halt nur so Danke und Plack-Plack. Gut. Dann kommen wir mal zu einer Mitfrage. Hallo liebe Fanboys. Zunächst einmal das übliche Lob. Super Podcast, vielen Dank und weiter so. Wir selbst machen einen Hörspiel-Podcast 2080, bei dem es um Zukunft und Weltverschwörung geht. Mehr wollen wir aber hier jetzt nicht spoilern. Etwas laienhaft angefangen sind wir jetzt gerade mitten in der Produktion der zweiten Staffel, wo wir auch einige externe Sprecher aus der Twitter-Gemeinde haben. Nun zu unserer Frage, die uns ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Irgendwie schafft es GarageBand nicht, Audiodateien von externen Sprechern in der Tonhöhe zu verstellen. Die Option ist einfach ausgegraut. Bei selber eingesprochenem Audiomaterial direkt in GarageBand ist das überhaupt kein Problem. Habt ihr einen Tipp für uns, wie wir das hinkriegen können? Vielen Dank für eure Hilfe und euren super Podcast. Zu finden sind wir unter 2080online.de oder noch besser im iTunes Store unter 2080 der Podcast. Für interessierte Sprecher sind wir auch immer offen. Die können sich einfach bei uns melden über die üblichen Wege. Vielen Dank und bis bald. Ja, ebenso vielen Dank für den Audiokommentar. Erstmal, GarageBand ist eine Kretze. Jetzt sei doch nicht so. GarageBand ist schon okay. Du musst doch nichts damit machen. Also ich finde das schlimm. Okay. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, woran es liegt, dass man da irgendwie die Tonhöhe nicht verändern kann, obwohl man das eigentlich machen können sollte. Nämlich, es könnte sein, dass diese Files, die da von extern kommen und die man da reinträgt in GarageBand, eine andere Sample Rate haben, als die GarageBand intern aufnimmt oder als das GarageBand-Projekt an sich. Mhm. Ich glaube, Default für GarageBand-Projekte ist 48 Kilohertz mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche. Und kann ja gut sein, dass so diese Aufnahmen so mit 44.1 kommen. Und wenn das dann so kacke ist, wie ich es mir gerade vorstelle, könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt. Das wäre jetzt zumindest mein Versuch. Okay. Ansonsten bin ich jetzt da auch eher ratlos. Vielleicht 16-Bit, 24-Bit und so, diese ganze Geschichte. Also mal gucken, ob diese Files, die da kommen, so die gleiche Samplerate und die gleiche Auflösung haben, wie die Files, die GarageBand intern so aufnimmt. Dann hat man eine bessere Chance. Ich dachte ja immer, dass er sie konvertiert automatisch. Naja, aber vielleicht funktioniert eben dann die Audio-Unit nicht, die den Pitch-Dings macht. Ja, keine Ahnung. Ansonsten extern pitchen und dann importieren erst. Ja, oder gleich ganz ein richtig gutes Tool benutzen statt GarageBand. Okay. Sorry. Ja. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder der Markus Klemm, aka Superlocus. Und diesmal habe ich eine kurze Frage zum RAM-Erweiterung eines MacBooks. Und zwar habe ich bei mir ein MacBook Pro 2009 Mitte und hatte jetzt mal bei einigen Hardware-Versendern geschaut. Und einige schreiben zu den DDR3-Modulen noch hinzu, dass die explizit für die Apple-Geräte gebaut werden. Cyberport geht sogar so weit bei seinen Frequency Asked Questions zu sagen, dass nur diese wirklich kompatibel werden und die anderen nicht. Obwohl ich bei den nicht für Apple zertifizierten, was in der Produktbeschreibung steht, als einzigen Unterschied ausmachen konnte, dass die auch 1,5 Volt als Betriebsspannung angegeben haben. Aber der ganze andere Rest, wie 204-polig, PC3 8500, 10.000 MHz etc., war eigentlich alles genau zutreffend. Wisst ihr da, aus Erfahrungswert, muss diese Zertifizierung sein? Gibt es überhaupt wirklich einen Unterschied oder ist das mal wieder nur auf die Voodoo-Schiene etwas versuchen, mit den ein paar Euro teureren RAM ein bisschen die Geschäfte zu verbessern. Was meint ihr dazu? Das wäre mal interessant, einfach eure Meinung dazu zu hören. Danke, das war's. Macht weiter so, ihr wisst ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ja, Dominik. ja, ich hatte schon oft kaputtes RAM. Gut, aber das liegt jetzt nicht daran, dass es nicht zertifiziert war, meines Erachtens, weil das hatte ich für Hexenwerk und Zauberei-Modo-Blödsinn. Ich glaube es auch nicht. Und da ging es dann eher halt darum, dass da, wo ich es gekauft habe, ich halt einen schnellen Ersatz bekommen habe, was ich auch gemacht habe. Also ich habe eigentlich immer mein Mac-RAM-Kram über DSP-Info gekauft damals und würde ich auch immer noch tun. Habe ich jetzt auch wieder für den Mac Pro. Die vergoldeten Apple-RAM-Bausteine hatten schon immer so den Eindruck von einfach zu viel Kohle machen an der Stelle, ja. Zumindest bei mir. Und also gerade dadurch, es ist halt einfach, die Zeiten, dass Apple irgendwie spezielle Hardware verbauen würde, die mit nichts kompatibel ist, die sind auch seit 20 Jahren vorbei. Ja. Und nein, da kann man halt einfach RAM reinstecken. Ja? Und wenn man einen scheiß RAM kauft, dann ist das halt scheiße, egal ob in einem Mac oder in einem PC. Aber dass man jetzt für einen Mac extra zertifiziertes, goldbestaubtes, sonstige Dings von Cyberport mit Klebern verziertes RAM braucht, halte ich jetzt mal für ein extremes Gerücht. Ja, denke ich auch so. Also es lohnt sich natürlich irgendwie RAM von einem Anbieter des Vertrauens zu kaufen in irgendeiner Form, weil es gibt natürlich Drecks-RAM und gerade wenn die Problematik im RAM ist und dann hast du Kernel-Panics und du weißt es nicht genau wieso. Also so ein fehlerhaftes RAM kriegst du halt auch schlecht gedebuggt, ja, finde ich. Ja, also ja. Damals irgendwie Hardware-CD durchlaufen lassen und dann, keine Ahnung, stürzt er dann ab. Das hilft dann auch nicht so viel. Ja, also nicht irgendwie so super billig RAM sonst irgendwo kaufen, schon von irgendeinem seriösen Anbieter in dem Sinne, ja. aber jetzt nicht die Ultra-Deluxe-Variante, weil die kann dir genauso abkacken. Ja, also es gilt im Prinzip das gleiche für den RAM-Kauf bei einem Mac, wie es eben auch für jeden anderen PC gilt. Kein Billo-RAM kaufen, aber es muss jetzt auch nicht extra für Mac-Aufkleber drauf sein, weil das ist eh der gleiche Scheiß. Ja, also da fällt mir nur ein, also da gab es ja zum Beispiel... Ja, und unsere Freunde von OTZ haben ja damals eine extra Vertex für Mac-Only gemacht mit einem Aufkleber, der dir dann eben 40, 50 Euro mehr gekostet hat, weil dieser Aufkleber drauf war. Ansonsten war es technisch genau dasselbe Gerät. Ja. Und deswegen, also lieber, also wenn sowas nur für Mac zertifiziert, wie auch immer geht, ist es meistens irgendein Upsale-Versuch, weil die Leute so denken. Mhm. Ja. Klar gibt es noch Bereiche, wo das vielleicht nicht so ist, also du brauchst schon Mac-Treiber für dein Audio-Interface, sonst macht es keinen Sinn. Aber die meisten haben auch wieder Standard-DAC. Aber trotzdem, also das ist nicht, also wenn jemand so explizit mit zertifiziert für Mac und so weiter wirbt, dann würde ich eher so, also gerade bei Standard-Bauteilen, würde ich eher so meine Nase rümpfen und mal woanders kaufen. Ja. Hallo Fanboys, hier ist der Christian mit einer Frage und einem Pick. Ich mache zuerst den Pick. Und zwar picke ich die gefühlt 72. Wikipedia-App mit dem Namen QWiki. Schreibt sich zusammen Q und dann Wiki, also ohne irgendwelche Sonderzeichen. Quicky. Und das Besondere an dieser Wikipedia-App ist, dass man die Inhalte sehr schön grafisch aufbereitet bekommt. Ihr könnt euch das ja mal anschauen und dann selber auch nur mit den eigenen Worten etwas erklären. Ich finde das auf jeden Fall eine super Sache und würde mir wirklich wünschen, dass etwas derartiges in Siri integriert wird. Das fände ich klasse. Ja, danke schon mal. Der Dominik googelt das gerade. Ja, ich versuche da mal nochmal drauf zu kommen. Ich bin ja immer noch so Artikel-Fan, oder? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Quickie. Wikipedia. Ja, so. Keine Ahnung. Nee. Man kann mit Wiki auch unglaublich viele Wortspiele machen. Wikipedia ist ganz schlimm. Quicky. Voll gratis und so. Ja, ich bin auch ein Freund von Artikels natürlich an der Stelle. Aber was er gesagt hat, Siri, da müssen wir doch erstmal so die normalen Anbietungen, so Maps und so weiter in Deutschland bekommen, also so oder? Feature-Parität in Sachen US und Deutschland wäre schon mal ganz Wolfram Alpha benutzen können. Wolfram Alpha benutzen können. Und also diese Dinge, die einen schon interessieren würden, so Essen gehen hier in der Nähe. Dann würde man Siri vielleicht auch mehr benutzen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich benutze es eigentlich trotzdem, aber es wäre trotzdem schön, wenn es auch ginge. Weil es scheitert ja nur an Lizenzen. Ja? Das ist ja das Absurde. Ja. Das kann ja an nichts anderem scheitern gerade. Ja gut, dann Wolfram Alpha schon auch an der Sprachbarriere, oder? Also muss es ja nochmal ins Englische übersetzen. Naja, aber allein dieses Essen gehen, ja, wo ist denn das nächste japanische Restaurant? Ja, also ich bitte dich. Das nicht, das ist Lizenzgeschichte, aber ich meine, so nett, wie sich jetzt Apple und Google so gegenüberstehen im Moment, so mit, wir nehmen YouTube mal, wir haben Vimeo, wird das... Wobei Google ja grundsätzlich ungern gesehener Gast langsam wird in Sachen Maps. Foursquare hat jetzt auch auf OpenStreetMaps umgestellt. Okay, und Apple selber hat ja vor 2 Jahren diese andere Firma gekauft, die das mit den 3D-Maps und so weiter macht. Man kann, glaube ich, zumindest mit iOS 6 rechnen, dass man da auch was anderes kriegt. Und die Metadaten, die sie so in diesen Maps drin haben, ich weiß nicht, wie alleinstellungsmerkmalig die noch sind. Mal sehen. Also, aber Christian hat ja noch einen zweiten Teil. Ja, jetzt kommt dann meine Frage, die richtet sich vor allen Dingen an Marcel, weil es um das Thema Brettspiele geht. Konkret habe ich vor einiger Zeit das Spiel mit dem Titel Utopia vom Magomon Verlag versucht, mir selber beizubringen, bin dann dabei gescheitert und habe mir gedacht, es müsste doch eigentlich Videos im Netz geben, die mir jedes aktuelle Brettspiel erklären. Wenn ich ein Brettspielhersteller wäre, würde ich so etwas auf jeden Fall meinen Kunden anbieten. Und habe dann aber festgestellt, dass ich da wohl der Einzige bin mit dieser Idee. Daher meine Frage an Marcel, ob ich einfach nichts gefunden habe oder ob es so etwas tatsächlich nicht gibt und ob ihr glaubt, dass das eventuell interessant sein könnte für die Verlage. Falls ihr euch wundert, was die Hintergrundgeräusche sind, bei dem Pick war es der Waschgang und jetzt ist es der Trockengang der Waschanlage. Ich habe mir gedacht, ihr mögt so gerne Atmosphäre, da wollte ich euch mal eine etwas andere Atmosphäre bieten. Das war der Christian. Also ich hätte jetzt schwören können, es geht um Flugzeuge oder Autobahnen, aber es ist die Waschmaschine. Also es ist natürlich so, Waschanlage, Auto. Ach so, Waschanlage. Natürlich gibt es auch bei Utopia ein Erklärvideo, allerdings auf Holländisch. Also erste Anlaufstelle immer boardgamegeek.com. Die haben mittlerweile eine Videosection, das heißt, wenn es was gibt, ist es dann meistens eingepflegt. Es gibt einige Verlage, die es selber machen. Es gibt Rezensionsseiten, die Videos machen. Es gibt ein paar Blogs, die jetzt mittlerweile über die Messen gehen und sich Sachen erklären lassen. Mhm. Das ist meistens nicht ganz so ausgetüftelt. Dann TrickTrack FR, das ist eine französische Seite, die haben eine sehr schöne Erklärung, leider auf Französisch. Hans im Glück zum Beispiel, da wo mein neues Spiel erschienen ist, die machen zu den meisten Videos auch so Erklärvideos. Mhm, die meisten spielen Erklärvideos mittlerweile. Also das ist durchaus da. Es ist nicht immer leicht zu finden. Auf YouTube kann man auch mal gucken. Bedarf ist da bestimmt auch noch da, falls das jetzt so nach Geschäftsidee klang. Kann man durchaus mal bei einem Verlag anfragen. Ich weiß nicht, wie hoch das Budget für sowas ist. Und im Zweifel gibt es immer Enthusiasten auf YouTube eigentlich, die da auch mal da den Tisch filmen und Dinge erzählen. Also zumindest, wenn das Spiel so eine gewisse Verbreitung hat, findet man im Regelfall da schon was. Also es gibt ein breites Angebot von Videos, die alle sehr unterschiedliche Qualität haben. Es gibt nicht diesen einen Channel, wo du sagen kannst, hier schaue ich rein, da gibt es zu allen Spielen eine Erklärung, wie geht dieses Spiel, und die Erklärung ist auch vollständig oder so. Aber kann man ja ein Kickstarter-Projekt machen. Ich erkläre 365 Spiele im Jahr. Fände ich cool. Ja. Würde ich sogar backen. 365. Jetzt, wo ich weiß, dass ich das machen kann, auch in Amerika, fände ich super. Ich erkläre 365 Spiele im Jahr. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, oder? 365 Spiele ist ungefähr so die Spielemenge, von die in 3 Jahren rauskommt. Neuerscheinungen? Nee, das ist ungefähr die Menge, die in einem halben Jahr rauskommt. In einem halben Jahr? 365 Spiele in einem halben Jahr? Neuerscheinungen inzwischen? Oder in einem... Inklusive Kinderspiele. Dritteljahr. Okay. Also du wirst nicht alle Spiele erklären können. Aber ich würde sagen, so wenn du die Hauptneuheiten erklärst, dann machst du das vielleicht zweimal die Woche, diesen Podcast. Ich kann dann auch zweimal die Woche ein Spiel, Regel komplett... finde ich cool, gebe ich Geld für. Den Podcast gibt's noch nicht, oder? Es gibt Podcasts, die Spiele erklären, aber das ist halt, da das alles immer so nebenbei gemacht wird, wie gesagt, oft nur ein Überblick, was ja auch interessant ist, so richtig Regelerklärungen eher selten. Und halt nicht regelmäßig genug. Mhm. Okay. Für sowas. Ja, und dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die uns textuell erreicht und die ich deswegen kurz nachreiche, aber bitte keine Gewohnheit daraus machen. Wer sollte denn auf die WWDC, für wen lohnt sich das und warum sollte man dahin fliegen? Ein altes Thema, für wen lohnt sich's? Man muss zugeben, mittlerweile lohnt sich's immer weniger. Also finanziell lohnt sich's wahrscheinlich an sich nicht. Ja, das kostet einen Haufen Geld, das Ticket irgendwie so anderthalbtausend, glaube ich, hinfliegen, kostet Logis, also insgesamt pro Nase, die da irgendwie vor Ort sein will, zahlt man so zweieinhalbtausend. An sich kann man dort vor Ort Apple-Engineers treffen, die man ansonsten nicht so leicht im Zugriff hat, also wirklich die Leute selber, die das Zeug gemacht haben, und man sollte das auch tun, wenn man technische Fragen hat. Hm. Also wenn man wirklich ein ganz konkretes Problem mit irgendeiner Technologie hat an der Stelle, dann kann man vor Ort höchstwahrscheinlich, muss ich inzwischen dazu sagen, weil es ist echt so, dass diese Labs auch mit Schlangen versehen sind und die Leute, die man dann braucht, vielleicht auch nur einen Tag da sind und dann erwischst du sie nicht. Hm. Aber trotzdem, also man hat überhaupt den Zugriff auf Apple-Mitarbeiter, was man ansonsten nicht hat. Das ist so die eine Geschichte. Die andere ist, da vor Ort zu sein, ist schon auch an sich ein Erlebnis. Also ich finde es auch immer, es hat schon auch so eine Event-Charakter. Ja, das ist so, das ist in dem Sinne eine schöne Konferenz. Dann eben auch, wenn man Connections machen will mit anderen Entwicklern, ist es auch gut, weil es sind natürlich wahnsinnig viele da an der Stelle. Das heißt, man muss schon ein bisschen im Vorfeld Termine ausmachen und managen, aber dafür ist es auch gut. Und an sich dieses Jahr wird es wahrscheinlich iOS 6 und Mountain Lion Infos geben, die ansonsten nicht so schnell aufzutreiben sind. Aber andererseits halt, also wenn es nur um die Infos geht, hat man halt mittlerweile eine Woche später die Videos. Ja. Das war halt früher nicht so. Und das ist auch schon ein Anreiz, weniger da wirklich dann vor Ort zu sein, wenn du wirklich sowieso schon eine Woche später dann irgendwie alles gucken kannst. Ja, definitiv. Mal ganz abgesehen davon, dass man wirklich, so wie es letztes Jahr lief, muss man innerhalb des ersten Tages sein Ticket kaufen jetzt. Ja, das ist schon auch so ein komischer Rush an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass es besser wird, außer sie sind umgezogen. Aber man könnte halt perfiderweise hoffen, dass das letztes Jahr halt auch mit von Steve getragen war, dass so die Leute schon gemeint haben, so jetzt noch eine Steve-Note, so das ist jetzt die letzte Chance. Und keine Ahnung, wie weit das ein Faktor ist, aber der fällt halt jetzt auch weg. I don't know, mal gucken. So wie ich, glaube ich, den Kalender in Moscone gesehen habe, ist es diesmal in der zweiten oder dritten Woche und nicht in der ersten Woche. Juni. Also Juni, ja. Also wenn es im Moscone Center ist, also das Business Meeting irgendwie vom 14. bis irgendwas. Lass mal kurz gucken, ich habe mir das extra schon aufgeschrieben. Man könnte natürlich auch hoffen, dass sie einfach die Venue ändern. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ich glaube schon, unwahrscheinlich. Also Las Vegas war ja im Gespräch, das war schön, aber... Ja, Las Vegas ist irgendwas Großes und weiter weg, aber... Da karren sie ihre ganzen Mitarbeiter halt nicht hin, wahrscheinlich. Genau, also ich glaube, es ist so 11. bis 17. die Woche, wäre so dieser Eintrag in Moscone Center. Naja, also muss man für sich entscheiden, für kleine Entwickler wird es, glaube ich, zunehmend unattraktiver. So einfach mal so hinfahren, ohne jetzt irgendwie entweder konkrete Probleme zu haben oder wirklich eben spezielle Leute auch treffen zu wollen, ob es jetzt Apple-Engineers sind oder andere Entwickler, wird mittlerweile schon ein bisschen nicht kosteneffektiv. Ja. Glaube ich. Aber muss man immer für sich entscheiden dann auch. Man kann mittlerweile auch viel ohne WWDC machen, das war früher nicht so. Ja, definitiv. Und die Dokus und Infos hat man alle auf alle Fälle auch so. Es ist ein Luxus, da hinzufahren, denke ich. Außer man hat wirklich einen konkreten Anlass. Also einen konkreten Anlass im Sinne von, okay, Connections machen oder technisches Problem zusammen mit Apple-Mitarbeitern lösen die Woche über. Technisches Problem, Apple-Entwickler Gedöns. Zu dem Themenkomplex hast du noch was Feines gefunden, was ich auch sonst auch total übersehen hätte, was du bei Mobile Max, glaube ich, gehört hast, oder? Ja, genau. Und zwar, dass man den Safari, der jetzt mit Mountain Lion kommt, nämlich den Safari 4.2, als Entwickler auch runterladen kann. 5.2, ja. Als Entwickler auch runterladen kann für nicht Mountain Lion verleihen. Das heißt, man kann jetzt schon die nicht mehr vorhandene Searchbar die Unified Searchbar. Genau. Ja. Im Endeffekt so dieses Chrome-eske, was da oben so passiert, machen und dann das Ding nutzen. Ja. habe ich jetzt auch gemacht, war jetzt auch nicht so tragisch. Ich hatte jetzt eine Geschichte in Mail, die er mir ein bisschen zerschossen hat. Du hattest es ja nicht, aber nee. Also für alle, die es technisch nicht wissen, Mail selber nutzt ja eine Webview, um das Ganze editieren und darstellen zu machen. Das heißt, jede experimentelle WebKit-Version, die man sich so auf sein System lädt, hat potenziell Einfluss auf Mail und könnte schlimm sein. Andererseits gibt es einen Uninstaller auch dazu und ja, ich habe das nur auf einem Rechner installiert bisher, aber das war was mir noch entgangen war bei der Mountain Lion. Mountain Lion. Und man kann dann auch gleich sehen, wie toll die RSS-Unterstützung in Mountain Lion wird. Genau, nämlich gar nicht. Das ist auch so eine tolle Geschichte, dass das komplett rausfliegt aus Safari. Ja, das heißt, wenn man in Safari einen RSS-Link anklickt, dann hat man mal XML. Sieht man XML in der Standardansicht, das heißt, in diesem mit diesem Style-Sheet ist das so ein bisschen einfärbt. Tja. Ja, so ist das. So ist das. RSS-Plugins, I see you coming. Ah ja, und XSLT wird da auch wieder groß im Kommen sein. Ja, dass man dann seinen RSS-Feed selber stylt mit XSLT, weil das kann Safari ja. Stimmt, man muss eigentlich nur in seinen eigenen RSS-Feed das XSLT einbauen und schon hat man das, oder? Wenn man das Apple XSLT verwendet. Könnte man, ja. Das war rein rechtlich ein bisschen schwierig, aber mal gucken. Ja, es ist so viel Magic da drin. Naja. Aber das als Hinweis, das kann man machen. Und dann hast du noch ein Spiel, das mir jetzt aus diversen Ecken schon zugetragen wurde, dass man das gucken muss, ausprobiert und willst du es kurz erläutern, ob man das spielen will oder nicht? Ja, will ich schon kurz machen. Also ich bin über Alex aufmerksam geworden, weil er irgendwie so, er hat Metroid erwähnt, wenn irgendjemand Metroid erwähnt, denke ich mir, hui, Metroid. Genau, und zwar geht's um Awaking Mars. Das ist von denselben Entwicklern, die Spider damals gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist so dieses Spiel hieß gewesen. Hieß das wirklich Spider, nicht noch irgendwie Blabla Menschen Bryce, oder so? Bruce Manner? Nee, I don't know. Ich guck mal. Es ist auf alle Fälle so ein schon sehr... Ach, deswegen Bryce Labs. Da war so... Ach, ist egal. Ja, weiter. Genau. Also das war ein schönes, touch-intensives Spiel mit einer eigenen Spielmechanik. Ich selber habe das Spiel nicht so gespielt, also Spider jetzt. Spider Bryce Manner. HD. Spider Bryce Manner HD. War aber auf alle Fälle ein nettes Spielkonzept so und ein eigenständiges. Und jetzt aber Waking Mars. Also Alex hat Metroid erwähnt, irgendwie eine Mischung aus Metroid und Moon, also den Film. Und ja, das hat mich schon mal angefixt, deshalb wollte ich es auf alle Fälle mal anspielen. Und as it turns out, ich habe es jetzt länger angespielt als alle anderen bisher. So über Game Center sieht man das ja auch ganz nett. Um was geht's? Man läuft rum als so Astronaut auf dem Mars. Ja, mit so einem Astronautenanzug. Astronautenanzug, man läuft immer in die Richtung, in die man drückt. Das ist so eine 2D-Landschaft eigentlich, die aber so ein bisschen 3D-Feeling schon auch hat, aber man läuft praktisch flach durch die Gegend, man hat ein Jetpack, kann auch ein bisschen hochfliegen, es können einem irgendwie so Stalagniten drauffliegen, da gibt's Schaden. Und was tut man? Man wiederbelebt diesen Planeten so ein bisschen. Also man erforscht mal erforscht die Gegend und dann ist da auf einmal irgendeine Pflanze und dann kriegt man einen Samen, dann kann man den Samen in fruchtbare Erde einpflanzen und zu jeder Sache, die man so findet, gibt es so einen Research-Eintrag. Ja, also wenn man so eine Pflanze findet, also das ist die Pflanze, die macht dieses und jenes und finde mal raus, was die macht, wie sich die fortpflanzt und so weiter. Das ist so ein bisschen so dieser eine Metroid, ich muss alles abscannen Element und daraus entsteht eine ganz schöne Spielmechanik. Also man fährt so durch die Gegend, kann Pflanzen pflanzen und es gibt eine grüne Pflanze, dann gibt es eine Wasserpflanze, die praktisch einen Wassersamen gibt, mit dem man die grünen Pflanzen auch bewässern kann, dann geben die wieder ihre grünen Samen aus und man kann die ganze Gegend so ein bisschen... Wie diese Sandbox-Geschichten, so dass man irgendwie Pflanzen und Feuer und so Kram. Genau, und da gibt's, es wird noch mehr Pflanzensorten geben, so unterwegs, und man muss immer so die Biomasse in dem Bereich, den man gerade ist, auf ein gewisses Level bringen, dann passieren Dinge, ja, es gibt auch wirklich Lebensformen, die so ein bisschen durch die Gegend fahren und im Moment, also Gegend laufen, Und im Moment ist es so, soweit wie ich es jetzt gespielt habe, habe ich irgendwie so 5, 6 verschiedene Spezies entdeckt und so ein bisschen immer schön story-driven das Ganze weitergespielt. Das heißt also, man hat irgendwie seine Basisstation, die mit einem spricht. Man hat so ein komisches Computer-Dingsel, das Art heißt, das so ein bisschen diese Moon-Gertie-Geschichte, so ein Smiley, ein Icon mit komisch zutextet, das auch so ein bisschen kaputt ist. Dann gibt's so ein irgendwas, was da schon vorgefahren ist und dann entsprechend immer Kamerabilder hinterlassen hat und man ist praktisch auf der Suche nach dem eigentlichen, ich glaube Octo heißt das Ding. Es ist nicht zu viel Text, das ist nervt, sondern es ist eine ganz schöne Story und es spielt sich ganz nett mit diesem, immer wieder was pflanzen, dann ein bisschen was einsammeln, Dingen ausweichen, also es kommt dann noch irgendwie Säure und ich will jetzt nicht zu weit spoilern. Ich weiß nicht, wie lange es insgesamt geht, ist schön gemacht. Die Spielmechanik funktioniert soweit und ja, ich freue mich eigentlich schon, das Ding durchzuspielen. Ich glaube, ich werde dranbleiben. Also Sim-Garten im Weltraum quasi. Mit ein bisschen Metroid-Pseudo-Horror kommt vielleicht noch. Verstehe. Ist auch nominiert für Best Mobile Game and Excellence in Audio bei den IGF Awards. Ist Universal, läuft auf dem iPad und auf dem iPhone. Ich habe es auf dem iPad gespielt. Und ist in den meistverkauften ziemlich weit unten im Moment noch. Da könnt ihr noch was machen. Genau. Könnt ihr dann demnächst auch bei den bereits erwähnten Indie-Podcasts wahrscheinlich dann was drüber hören. Weil es ja so IGF und Independent Gaming Festival und tralala. Ja, empfehlen wir. Muss ich mir dann auch angucken. Gekauft habe ich schon, gespielt habe ich es noch nicht. As it happens. Ja. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt für diese Woche. Und wir haben es so halbwegs auf eine vernünftige Zeit geschafft, trotz fehlender Themen. Ja, wenn man über PlayStation meckern kann. Eben. Ja, wir haben allein schon eine Viertelstunde über PlayStation gemeckert. Das unterschätzt man ja immer leicht, wie sehr man über Konsolen meckern kann. Ja, meine PlayStation muss ich auch irgendwann mal wieder anmachen. Die steht hier rum. Die PlayStation 3. Ja, ja. Stimmt, 3 ist es ja schon. Ja, ja. Die letzte PlayStation, wie ich sie auch gerne nenne. Die letzte? Nee, es kommt doch jetzt, also es kommen doch bald die neuen auch. Nee. Xbox 27. Xbox, ja. Ich glaube nicht, dass eine PlayStation kommt noch. Meinst du? Nee. Nein, mal sehen. Sage ich jetzt mal ganz mutig, um in den Rausschmeißer überzuleiten, genau, weil zumindest man muss ja immer so ein Quote haben, über das man sich dann 2 Jahre später totlachen kann. Ja. Und damit entlassen wir euch in die Nacht oder in die Tageszeit, die bei euch gerade herrscht und wünschen euch noch eine angenehme Restwoche. Jo, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. Rausschmeiß. As this time of year comes round again, I find myself reflecting on all the things for which I'm grateful, like my family and friendships, and the fact my life is relatively free from pain and tragedy. There's so much I am thankful for, but still, if there's someone or something out there responsible for all of this and listening to me thank them, then I ask you, sir or madam, would you kindly tell George Lucas to stop screwing with our trilogy, and on behalf of all of us say, George, please fucking stop. Especially for Kaylee, and I am thankful I won't live to see the rise of the machines, and I'm thankful that Joss Whedon is directing the Avengers. And speaking of directors, hey there, George. A movie is a snapshot of the era it was made in, like the painting or a photograph or even this song's lyrics, and we won't go back to change them. If Avengers ends up sucking, we'll just shrug and then we'll go make something new. So fucking stop. Everybody knows Darth Vader didn't say a goddamn word when he threw the Emperor down the Death Star 2's reactor shaft. And everybody knows that Greedo never even fired. When Han shoots first, it sets up his entire moral journey. Plus it's cool. I know that in the scheme of things it's just just a first world problem, and there's many more important issues. Even so, I'm asking you that if you're not too busy with the problems of the universe, and if you have a moment, I would sure appreciate if you drop in on Mr. Lucas. Maybe grab him by his neck beard and then vigorously shake him and say, George, it's very simple, just release the goddamn Blu-ray with the versions we remember, then shut up and take our money, and then please, please fucking stop.